Fossilien, die den tiefen, dunklen Atapuerca-Höhlen in Spanien und im kühlgemäßigten Klima von Dmanisi in Georgien gefunden wurden, deuten auf das Gleiche hin wie Steinwerkzeuge, die man im regnerischen Norfolk in Großbritannien entdeckte. Alle diese Funde sind bis zu 1,8 Millionen Jahre alt und zeigen, dass einige Individuen der aufrechtgehenden, Werkzeuge herstellenden Gattung Homo mit ihrem großen Gehirn aus Afrika ausgewandert waren und neue Lebensräume im Norden und Nordwesten Eurasiens suchten. Hübsche, birnenförmige, in Afrika entdeckte Achillen-Faustkeile, der Name erinnert an den Ort in Frankreich, an dem sie zum ersten Mal gefunden wurden, sind bis zu 1,7 Millionen Jahre alt. In Südasien und dem östlichen Mittelmeerraum kommen sie auf 1,5 Millionen Jahre, in Europa auf knapp 1 Million Jahre. Diese bemerkenswerten Steingegenstände sind die Überreste, die Homo erectus hinterlassen hat, der fleißigste dieser frühen abenteuerlustigen Homininen. Seine Ausbreitung über das afrikanische Kernland hinaus wurde oft mit der Ausbreitung der Graslandschaften im Nahen Osten, Europa und Südasien in Verbindung gebracht, denn diese boten den mittelgroßen und großen Säugetieren, die für die Ernährung der Homininen so wichtig werden sollten, eine neue, weiträumige Umgebung. Ein Sonderfall waren nach dieser Argumentation aber immer bemerkenswerte Fossilfunde aus Südostasien. Sie zeigen, dass Homo erectus schon vor 1,5 Millionen Jahren den Weg in die asiatischen Tropen und insbesondere auf die indonesische Insel Java gefunden hatte, was darauf schließen lässt, dass diese Pioniere an Wäldern vielleicht doch mehr Geschmack fanden, als man allgemein angenommen hatte. Eine der führenden Expertinnen für die Wanderungen der Homininen im tropischen Südostasien ist Kira Westaway von der Macquarie University in Australien. Die frühere Tauchlehrerin ist es gewohnt, in feuchtstickiger Hitze, in Felsspalten voller Fledermäuse und in langen, dunklen, scheinbar endlosen Höhlen zu arbeiten. Dort erforscht sie die Umweltbedingungen und die zeitliche Abfolge der bemerkenswert vielfältigen, menschenähnlichen Lebewesen, von denen man heute weiß, dass sie während des Pleistozäns durch diesen Teil der Welt streiften. Zwar richtete sich die größte Aufmerksamkeit zu Recht auf Afrika als Zentrum der Homininenevolution, aber nach 2 Jahrzehnten mit bemerkenswerten Entdeckungen steht Südostasien, was häufige dramatische Fortschritte des Fachgebiets angeht, fast gleich auf. Insbesondere ist Südostasien der Prüfstand, wenn wir herausfinden wollen, wie frühzeitig sich Mitglieder der Gattung Homo an ein Umfeld mit tropischen Wäldern angepasst oder es gemieden haben. Erschwert werden solche Forschungen in der Region aber dadurch, dass man bei der Anwendung der Analyse stabiler Isotope auf die begrenzt verfügbaren, kostbaren Homininenfossilien verständlicherweise Vorsicht walten lässt, aber auch weil einschlägige Langzeitklimaaufzeichnungen im Vergleich zu Afrika fehlen und weil wir nur teilweise verstehen, in welchem Zusammenhang die erhaltenen Tierfossilien mit den oft nur isoliert gefundenen Homininenresten stehen. Unter anderem ist man einfach der Frage nachgegangen, wie sich die Homininen im Laufe des Pleistozäns in die sich verändernde südostasiatische Pflanzen- und Tierwelt einfügten. Kira und ihr Team konzentrierten sich insbesondere auf das Schicksal eines bemerkenswerten Riesen aus dem Pleistozän. Gigantopithecus war der größte Menschenaffe, der jemals gelebt hat.